diesmal werd ich nicht mit ihnen ziehen. Werd nicht mal winken, nicht an meinem Hof durchstehen. Wenn sie die schwarzen Boote strandwärts tragen, verschwitzt im Gleichschritt, den die Trommeln schlagen. Wenn man im Chor die Kinderhymne singt, der Priester seinen nassen Besen schwingt. Diesmal werd ich nicht, diesmal werd ich nicht. Keiner meiner Leute soll sie sehen. Keiner mit Salz, keiner mit Brot zu ihnen gehen. Treib alle Gaffer weg von meinen Toren. Stopf meinen Töchtern Honig in die Ohren und sperr die Söhne mit den Mägden ein und öffne ihnen meinen stärksten Bein. Niemand soll sie sehen, niemand soll sie sehen. Ich zerschlug mein Boot, mein Kerbenbein, zerschnitt den Helm, tot meine schlechte Schürze fein. Ich will keine Kreuze mehr in Boote ritzen und keine Kerben mehr in Beile schnitzen. Ich will nicht, dass ein Schlachtenhelm mich schützt und Blut auf meine schlechte Schürze spritzt. Ich zerschlug mein Boot, ich zerschlug mein Boot. Ich will nur durch meine Ställe gehen, das Wetter riechen und bei meinen Leuten stehen. Hier trinken und mit jenen was erzählen, im frischen Heu mich öfter mal vermählen. Drauf achten, dass kein Kind mit Beilen schlägt und eine Kinder schlechter Schürze trägt. Darauf achten. Darauf achte ich. Diesmal werde ich am Hoftor stehen. Fällt sie geschlagen, ohne Tritt nach Hause ziehen. Ich höre mich satt an dem zerschlurften Schweigen und werde allen meinen Leuten zeigen, wie man die toten Männer landwärts bringt. Der Priester seine nassen Besen schwingt. Alle sollen sehen, alle sollen sehen.